Schönheit groß, sein Liebe macht uns los und rein von jeder Sünd. O Kind voll großer Schönheit, das Engel bände dein, umstrahlt von Himmels Glanze, von Gottes Licht und Schein. O Kind, du reines Abbild der Gottheit mild und schön, das Sünder hoch besingen, Engel anbietend sing. Ein Strahl vom Paradiese hat uns in dir gegrüßt, des Vaters ewige Liebe hat uns in dir geküsst. Nun kann zu sehen als dich allein.